Nummer 9. Und jetzt das Wetter für morgen. Es bleibt in ganz Deutschland heiter bei warmen Temperaturen. In der Nacht 10 bis 13 Grad, tagsüber 17 bis 21 Grad. Und die Situation auf der Autobahn ist so...